Erde, sanft Säuse in der Luft. Und ist nicht mein Grab mir erhellet? Ich seh wie ein Engel in rosigen Luft sich tröstend zur Seite mir stellet. Ein Engel, Leonoren, Leonoren, der Göttin sogleich dir, der führt dich zur Freiheit ins himmlische Reich. Und spür ich nicht blinde, samt säuselnde Luft, ich seh wie ein Engel in rosigen Duft, ein Engel sich tröstend zur Seite mir stellet. Ein Engel, Leonoren, Leonoren, der Gattin sogleich dir, dir führt dich zur Freiheit, ins himmlische Reich, zur Freiheit, ins himmlische Reich dir, dir führt dich zur Freiheit, ins himmlische Reich, zur Freiheit, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich.